Transparenz für die Ohren. Die Versammlungsleitung mache ich. Protokoll hat sich freundlicherweise gerade beginnbereit erklärt. Beginn ist 20.30 Uhr. Das Ende wird nachgetragen. Anwesend sind alle bis auf Hermi und Christoph, die entschuldigt sind. Die Beschlussfähigkeit ist damit gegeben und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1, die Genehmigung des letzten Protokolls. Ich sehe drei Stimmen dafür. Mag mich jemand mit dazu schreiben? Sehr schön, dann haben wir vier und das ist bei 7 Anwesenden. Schreib mich mal mit rein. Mich auch bitte. Damit ist das Protokoll der letzten Sitzung genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, der Termin der nächsten Sitzung. Diese findet statt am 2.6. um 20.30 Uhr. Wieder als Mumble-Sitzung und gilt hiermit als eingeladen. Und damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Vorstands. Ich fange an. Bei mir war es einmal das Wochenende, bei dem die Preisverleihung des Big Brother Awards war. Dann war ich beim PIKO-Kommunaltreffen in Bielefeld, fand dann auch am Sonntag das Fraktions- und Vorstandstreffen statt. Waren rundum gelungene Veranstaltungen, gut organisiert, gut vorbereitet. Das einzige Problem war, dass das PIKO-Treffen dramatisch spät anfing, weil aufgrund eines Unfalls die Hauptzubringerautobahn gesperrt war und die Leute halt einfach massenweise zu spät gekommen sind. Dann war noch das BUFO-Wochenende, bei dem wir uns darüber unterhalten haben, wie es finanziell weitergeht, was an Tasks ansteht und Ähnlichem. Dazu wird es von Astrid noch eine Zusammenfassung geben in schriftlicher Form, die dann auf dem Vorstandsportal veröffentlicht wird. Sie hat allerdings vorhin gesagt, dass sie bislang noch nicht dazu gekommen ist, kann also noch ein paar Tage dauern. Ja, und last not least die üblichen Mumble-Sitzungen, Buchversprechstunde, Redaktionskonferenz und so weiter. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Das scheint nicht so. Dann, lieber Carsten, bist du dran. Ja, schönen Dank und hallo nochmal alle zusammen. Ich hatte oder habe in Hannover eine leichte Erweiterung aufgrund der Kommunalwahl. Wir mussten uns einen neuen Stadtverband gründen. Das hat Gründe, damit wir überhaupt antreten können in bestimmten Bereichen zur Wahl. Da hat es mich in den Vorstand verschlagen. Einige Mammelrunden habe ich hinter mich gebracht. Stammtische hier im Bereich. War dann auch in der Klausurtagung oder zur Klausurtagung am Wochenende in Nürnberg. Und hatte jetzt am letzten Dienstag noch eine Besprechung mit dem Leiter der Bundes-IT hier in Hannover. Gibt es Fragen an Carsten? Auch das scheinbar nicht. Dann Christos. Ja, ich war auch in Bielefeld, wo der Seko auch war. Sprich, Freitagabends waren wir bei der Big Brother Award, dann die PIKO-Treffen am Samstag und am Sonntag war das Fraktionstreffen. BUFO-Wochenende in Nürnberg war ich auch. Zusätzlich war ich noch auf dem Stammtisch in Erlangen. Danke nochmal für die Einladung von dort. War sehr schön. Das war Sonntagabend. Dann war ich auf dem Hessen-Campus in Eschborn, Pfingstsamstag. Der Campus ist zum 6. Mal oder 7. Mal stattgefunden, der Hessen. War auch interessant, hat auch Spaß gemacht. Ist sowas wie der TTPA in NRW. Dann war ich ein, zwei andere Termine, die ich noch wahrgenommen habe. Ich werde jetzt am Wochenende nach Berlin fahren, werde mir morgen Abend auf jeden Fall die Landesvorstandssitzung in Berlin mal angucken. Und das sind so die Sachen, die ich getätigt habe und diverse andere Sachen auch noch. Gibt es Fragen an Christus? Nein. Ja, Astrid, dann dein Tag. Ja, bei mir ist er schnell abgefrühstückt. Ich war in den üblichen Mumbles, soweit Vorstandssprechstunde stattfand, also dort. Team Polgef Mumbles hänge momentan volle Knecke in der Vorbereitung für die Marina Kassel. Die findet vom 1. bis zum 3.7., ich habe mich vertippt, 2016 statt. Mache ziemlich viel Organisationsfu und war natürlich auch auf der BUFO-Klausur. Zum Thema Marina Kassel noch ein kleiner Hinweis. Da das kommt dann hoffentlich demnächst auch noch schriftlich. Am Wochenende werde ich hoffentlich Zeit dafür haben. Da ist dann auch ein Call for Papers, heißt auf gut Deutsch. Wir freuen uns natürlich wie Bolle, wenn Menschen ankommen und sagen, hier, ich habe was Interessantes zu erzählen für die Vorstände, für die Vorstandsarbeit dergleichen. Natürlich spreche ich momentan auch Leute an, einfach weil ich mir sage, okay, dann haben wir auf jeden Fall ein nettes Programm. Wenn ihr dazu beitragen wollt, meldet euch. Dankeschön. Gibt es Fragen an Astrid? Nein, dann kommen wir zu Stefan. Ja, von mir wollt ihr ja meistens die Kontostände haben. Detailliert im Pad, Gesamtbetrag 447.247,03 €. Ansonsten so ein wenig Mails, Tickets, Telefonate. Ich bin jetzt ja seit letzten Samstag auch mal wieder gesund geschrieben nach 5 Monaten, sodass ich mich jetzt auch mal ganz langsam wieder reinfuchse. Alles klar. Gibt es Fragen an Stefan? Welcome back. Scheinbar nicht. Das war keine Frage, Carsten. Naja, Entschuldigung, entwickelt sich das zur Frage, aber dazu war es dann definitiv zu kurz. Zurück zum Ernst. Ja, nicht ernst, aber Lothar, ja. Ich war auf der BUFO-Klausur, wie die anderen auch. Dann war ich letztes Wochenende auf einer Aktion von Greenpeace zu TTIP und CETA. War ganz nett dort, mal zu gucken, wie die sowas organisieren. Ansonsten das übliche Beitragskonto und Schatzmeister-Mumble, das allgemeine Tagesgeschäft. Und dann möchte ich noch einen Hinweis an die Schatzmeister alle Gliederungen machen. Noch kann so ein Spendenversprechen, was ich gegeben habe, ausgenutzt werden. Es sieht momentan so aus, es müsste sich nur ein paar Cent da spenden. Ich hoffe, dass sich das noch ändert. Gibt es Fragen an Lothar? Scheinbar nicht. Dann, Hermi ist im Urlaub. Marc, du bist dran. Ja, ich war auch am BUFO-Klausurwochenende in Nürnberg mit dabei. Dann der Rest ist so Tagesgeschäft, Mumble und solche Sachen, was halt so anfällt. Okay, gibt es Fragen an Marc? Scheinbar nicht. Vielen Dank. Christoph ist nicht da, demzufolge sind wir damit durch und kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 4, die Anträge. Der erste Antrag, Antrag auf Veröffentlichung des Mitgliederhandbuchs als PDF, hat sich erledigt, weil, wie in Anmerkung zu sehen ist, das Mitgliederhandbuch als PDF zwischenzeitlich veröffentlicht wurde. Damit kommen wir zum Antrag 2, der Austragungsort Wolfenbüttel für den Bundesparteitag 16.2, Wahlparteitag. Gibt es dazu Wortmeldungen, Redebedarf? Soweit ich weiß, ist es die einzige Bewerbung zum einzigen Termin, was da drin steht, oder? Jo, es gab auf unsere Ausschreibung hin genau eine Bewerbung und das macht uns die Auswahl sehr einfach. Oder sehr schwer, je nachdem, wie man es betrachtet. Der Michael ist am Mikro. Michael. Ja, also ich kann da euch bestätigen, wir haben tatsächlich bislang nur eine Bewerbung. Von Seiten der BPT-Orga scheint das alles machbar zu sein. Allerdings, das jetzt vor allem für die Zukunft, solange wir noch keine Teamhotels reserviert haben und keinen Vertrag oder noch nicht mal einen Vertragsentwurf mit der Halle haben, ist das taktisch ein bisschen unklug, da schon Beschlüsse festzuzurren oder da auch in Polgef-Mammels oder wo auch immer den Termin hinaus zu posaunen. Das macht uns die Arbeit, insbesondere wenn wir versuchen wollen, einen möglichst günstigen Bundesparteitag durchzuführen, macht uns das die Arbeit natürlich schwerer. Ja, das ist mir und uns durchaus bewusst. Wir hatten allerdings bei genau dem Termin jetzt das Problem, dass in den letzten Tagen mehrfach der Hinweis kam, dass genau an dem Wochenende Veranstaltungen geplant sind beziehungsweise Veranstaltungen stattfinden und demzufolge wir dann es eben auch nicht mehr fair gefunden hätten, den Termin zwar zu wissen, ihn aber nicht kundzutun und zuzusehen, wie die Leute anfangen, irgendetwas zu organisieren, was dann sich hinterher als problematisch erweist. Aber von daher Ich kenne und teile deine Bedenken, habe nur halt hier das Problem, dass wir da eine Abwägung vornehmen mussten und die ist eben so entschieden. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Antrag? Wenn nicht, dann würde ich mich noch unter dafür mit eintragen. Mich bitte auch da eintragen mit dafür. Und Marc hat sich auch mit eingetragen. Demzufolge haben wir ein klares Votum. Der Antrag ist angenommen. Damit findet der Parteitag in Wolfenbüttel statt. Mal gucken, wo Wolfenbüttel ist. So, weitere Anträge gibt es nicht. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Sonstiges Fragen an den Bundesvorstand. Habt ihr wirklich keine Fragen, Leute, die jetzt im Zuhörerraum sind? Dann stellt sie an. Das wäre super Weltklasse. Nein, die stellen die Fragen, Christus, an dich gleich direkt per Telefon. Das ist den Leuten dann offensichtlich lieber. Naja, gut. Okay. Alles klar. Gibt es scheinbar nicht. Dann haben wir heute eine kurze Sitzung. Es ist 20.42 Uhr. Die Sitzung ist damit geschlossen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für die Mitarbeit und wünsche allen noch einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.